dass ich zufrieden bin. Meine Einsamkeit, die ist längst dahin. Ja, früher hab ich ganz selten nur gelacht. Mein Talisman hat mir Glück gebracht. Mein Talisman mit braunen Augen begleitet mich durchs Leben, wo ich auch bin, was ich auch tu. Mein Talisman mit braunen Augen wird immer nur bei mir sein. Mädchen meiner Träume, unser Talisman bist du. Wenn auch am Himmel Wolken stehen, kann ich immer noch die Sonne sehen. Neben mir, da geht ein Engel durch die Stadt, der meine Welt verzaubert hat. Mein Talisman mit braunen Augen begleitet mich durchs Leben, wo ich auch bin, was ich auch tu. Mein Talisman mit braunen Augen wird immer nur bei mir sein. Mädchen meiner Träume, dieser Talisman bist du. Mein Talisman mit braunen Augen begleitet mich durchs Leben, wo ich auch bin, was ich auch tu. Mein Talisman mit braunen Augen wird immer nur bei mir sein. Mädchen meiner Träume, dieser Talisman bist du.